der Fremde, da war ich verloren, ohne Berge mit dem stolzen Edelweiß. Bei Südtirol, ich schwöre dir, ich trag dich stets bei mir. In meinem Herzen, teures Heimatland, bei Südtirol. Ich ruf auf Sterben, dann nur in meinem geliebten Heimatland. Denn nur hier im Reich der Dolomiten will ich begraben sein an steiler Felsenwand.